Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Filmflimmern. Heute mit Niklas, Fabi, Nico und mit mir Robin. Ja, es ist wieder soweit, jetzt nach dem Null-Status gleich eine neue Folge von Filmflimmern mit super tollen Themen. Und jetzt immer regelmäßiger. Oh, das ist Fabis Standardspruch, aber vielleicht wird er ja mal recht haben. Ja, die Liste, die wir hier aufgebaut haben, ist auf jeden Fall voller als letztes Mal. Heute mal, ich weiß nicht, die Nachbarn haben eben schon noch gespielt. Oder? Ja, das ist so eine Sache. Also es kann sein, dass diese Folge heute ein bisschen durchwachsener wird, was die Geräuschkulisse angeht. Denn eben haben die Nachbarn gebohrt und geschraubt und gehämmert. Und Gitarre gespielt. Wir wissen nicht. Also jetzt gerade ist still, aber es kann sein, dass wir auf der Aufnahme halt alles mögliche an Geräuschen drauf haben. Aber das soll uns heute egal sein. Fangen wir heute mal an. Fangen wir gleich mit dem Wichtigsten eigentlich an, finde ich. Dem Hobbit. Der kleine Hobbit. Ja, was ist denn mit dem kleinen Hobbit los? Soll ich es mal erklären? Also zuerst war ja der Film, der Hobbit, eigentlich auf Eis gelegt, weil es finanzielle Probleme gab von MGM. Und solange da der alte Status war, solange diese finanziellen Probleme bestehen, kann der Film nicht gedreht werden. Dann hat der Regisseur Guillermo del Toro hat das Handtuch geworfen. Irgendwie auch keine Lust mehr, ich weiß nicht, ob jemand noch Informationen hat. Und jetzt ist es halt so, dass Peter Jackson gesagt hat, dass er die Regie übernehmen würde. Aber das Problem an der ganzen Sache ist, dass er noch in anderen Projekten, in Verträgen, an Verträge gebunden ist und deswegen einfach nicht diese Aufgabe wahrnehmen kann. Er muss halt erst warten, bis seine Verträge auslaufen. Kann man denn schon abschätzen, wann das sein wird? Oder ist das jetzt noch alles, hängt das in den Sternen? Ich glaube, das hängt in den Sternen. Soweit ich weiß, ist das Projekt einfach auf Eis gelegt. Ja, auf Eis. Das war's. Schade. Aber haben wir wenigstens noch ein bisschen was, worüber wir in Zukunft reden können. Viele Gerüchte wahrscheinlich. Ja, ich glaube, den Hobbit habt ihr schon in der ersten Folge geredet, weiß ich nicht. Ja, und das war, ja. Aber schon ein halbes Jahr her. Ja. Der Hobbit stopft durch alle Folgen. Aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es doch besser wird mit Peter Jackson, weil der sich mit der Sache eher auskennt. Und ich glaube, beim anderen Regisseur. Regisseur. Fühlt man sich vielleicht nicht so heimisch. Doch, ich finde, der ist ganz fähig. Ja. Ich meine, Peter Jackson hat das ja auch überwacht. Also er hat ihn ausgesucht und so. Und ich denke mal, der wird es am besten wissen. Also ich glaube, also der hat auf jeden Fall einen guten Job gemacht. Hundertprozentig. Aber jetzt ist ja eh egal. Ja. Nee, so Hellboy war ja echt nicht schlecht, ne? Hellboy war cool, ja. Ich fand sogar da... Oder Pan's Labyrinth. Den fand ich gut, aber Hellboy fand ich auch den zweiten Teil mal gut. Ja. Es war so ein Film, da konnte man sich den ersten Teil angucken und den zweiten Teil. Gibt's auch einen dritten Teil? Weiß das jemand? Von Hellboy? Also jetzt, wo Del Toro sowieso nichts mehr zu tun hat, habe ich schon ganz oft gelesen. Ja. Hab ich ganz oft gelesen, dass sie so meinten, ja, dann soll er jetzt mal hier Hellboy 3 oder sowas machen oder irgendein anderes macht Projekt er hat er auch noch. Erstmal Urlaub. Ja, aber so. Nein. Die haben ja schon immer beim Dreh Urlaub, sitzen auf ihrem Stuhl und tun nichts. Ja, genau. Ja. Sieht man ja. Naja. Ich glaube aber, damit können wir den Hobbit auch zur Seite legen, oder? Genau. Spielen ja sehr viele. Ist ja schon Cast? Cast war. Für den Hobbit? Ja. Also solche Leute wie Gandalf. Stehen fest. Wäre zum Beispiel derselbe wieder gewesen. Ich weiß gerade nicht genau, Ian wie der heißt. Ian McKelling. Ja, die heißen alle Ian. Ian. Also ihr Herr der Ringe Schauspieler. Nee, ja, okay, also wir haben einmal Ian Holm, das ist hier Bilbo und Ian, wie auch immer, ist Gandalf. Dann gibt es noch einen Ian, der spielt Imperator Palpatine bei Star Wars, weiß ich auch nicht gerade, wie der mit dem Nachnamen heißt. Aber es heißt, es werden bei der kleine Hobbit schon ein paar berühmte Schauspieler mitspielen, die man so kennt. Naja, es war geplant. Gibt es da noch so Filme zur Zeit, wo sehr viele berühmte Schauspieler mitspielen? Du guckst mich gerade so an. Ja, wir hatten da zum Beispiel noch Expendables. Das ist jetzt nicht allzu aktuell, also der Trailer war nicht neu, den ich dir gerade eben gezeigt habe. Aber wir können ja mal drüber reden. Expendables, also für die, die noch nicht drüber gehört haben. Erstmal ein Schlachtwerk an Doch, sehr bekannten Schauspieler, würde ich mal sagen. Ich habe den Trailer eben, ehrlich gesagt, zum ersten Mal gesehen. Nico hat ihn mir gezeigt und ich war sehr überrascht. Am Anfang habe ich gesagt, okay, ein paar Schauspieler. Nico wird gleich sagen, welche Schauspieler, wir machen es ein bisschen spannender. Aber ich habe es mal gesehen, okay, habe ich erst die ersten zwei, okay, nicht schlecht, dass die mitspielen. Und dann, boah, dann kam noch mal ein Haufen Schauspieler, von denen ich gedacht habe, okay, machen die jetzt so, wie heißt der eine Film, wo auch alle mitspielen? So ein Gangsterfilm. Departed. Departed. Das ist ja auch so ein Film, da fahren die auch ein Schlachtwerk an guten Schauspielern auf. Aber so hier, dieser Film, der ist so ähnlich, aber natürlich von der Story ganz anders. Ja, und auch vor allem von dem Genre. Also das eine ist ein Thriller und jetzt bei Expendables erwartet uns eigentlich nur brachiale Action und Explosionen und Babes und alles. Schauspieler. Ja, also Schauspieler, da haben wir zum einen natürlich Sylvester Stallone, von dem stammt das Drehbuch. Ich und glaub, der sieht aus, als wenn er nochmal übergeliftet worden wäre. Also gut, wenn man den mal, habt ihr mal Bilder von dem gesehen, so in der Öffentlichkeit, mit seinen schwarz gefärbten Haaren und übel die gelifteten Gesichtszüge, ich finde das richtig eklig, der sieht richtig matschig aus. Ich frage, ob er noch schauspielern kann. Ja, aber in dem Trailer, weiß ich auch, also in dem Trailer haben die es irgendwie hingekriegt, dass der wieder irgendwie nicht mehr so matschig aussieht. Yeah. Aber der sieht auch nicht alt aus, also ich weiß nicht, was die da machen. Weiß nicht mal, wie das die machen, wenn die die ganze Zeit mit After Effects oder irgendwelchen Nachbearbeitungs-Compositing-Programmen übergezogen, oder ist das die Maske und die Beleuchtung? Maske und Beleuchtung, also ich sagen. Ich glaube, es gibt sogar Schauspieler, die kriegen dann so ein Silikonspray rübergezogen und bei dem wird dann jede Falte ausgebügelt und so. Zum Beispiel haben die das gemacht bei Surrogates mit Bruce Willis. Und wo wir schon mal Bruce Willis sind. Ach, der ist ja auch dabei. Ach, die Scheiße, natürlich. Aber Bruce Willis, genauso wie, ja, weiß nicht, ja, obwohl jeder, der den Trailer gesehen hat, wird das wissen. Also Bruce Willis, genauso wie Arnold Schwarzenegger, haben beide nur Kurzauftritte. Aber sie kommt vor. Also Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis. Arnold Schwarzenegger ist dabei? Der ist dabei, der natürlich. Ist dabei. Ja, da gibt es lustige, von Arnold Schwarzenegger eingeworfen, gibt es ganz lustige japanische Werbung auf YouTube. Ja, kann ich mal reingucken. Es ist wunderbar. So aber geil. Fahren weiter. Ja. Okay, also, wo war ich? Genau, Sylvester Stallone, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger. Und jetzt wird das Kränkeste überhaupt. Jason Statham aus Crank. Dann haben wir noch Jet Li, Mickey Rourke, oh, der hat Dolph Lundgren, der B-Action-Movie-Star. Also Stallone hatte sogar noch, glaube ich, Steven Seagal gefragt. Den kennt ihr alle auch, oder? Ich weiß es gerade nicht so. Da, wenn man es vielleicht hört, wir wissen es nicht. Vielleicht hört man es gerade auf der Aufnahme, wenn ich unterbrechen darf. Hier, da sind die Nachbarn, die hämmern. Wir wissen nicht, was sie hämmern, aber sie hämmern. Sie hämmern schon ewig. Und vorhin haben sie auch geschraubt und gebohrt. Mal sehen, ob die jetzt gleich wieder aufhören oder uns hier die Folge total zerstören. Letztendlich ist es sowieso scheißegal, wer noch bei Expendables mitspielt, weil eigentlich alle mitspielen. Also ich glaube, sonst werde ich nie fertig hier. Also Expendables, geile Action. Kannst du noch was über die Story erzählen? Die Story ist sozusagen nach dem Schema Testosteron aufgebaut. Also jemand hat die Frau geklaut. Ja, also wobei, die Frau ist immer mit dabei. Es geht um irgendwas, wo halt die harten Kerle einschreiten müssen. Ich weiß nicht genau, was da jetzt im Argen ist in der Geschichte. Also wo jetzt sieht das, so ein bisschen Söldner-Story aus. Das sind Söldner. Und naja, ich weiß nicht genau, wo der Konflikt da jetzt ist, aber sie kämpfen für Ruhe etwas. Etwas Größerem. Etwas mehr. Etwas. Ja, man weiß es nicht. Gut. So viel dazu. Ja, cool. Hört sich gut an. Niklas, was sagt deine Liste? Meine Liste sagt, dass jetzt Inception kommt. Und bei Inception habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie nicht so ganz mitbekommen habe, eigentlich, worum es gehen soll. Weil das weiß keiner so richtig. Da sind Leute und die kontrollieren irgendwie Träume. Und irgendwie sind da manche Leute, die können Träume so machen, dass die, oder sie sind in den Träumen drin und Ja, ich glaube, das ist so. Also Leonardo DiCaprio ist ja Hauptdarsteller, oder? Ja. Korrekt. Und ich weiß ja nicht, wie der Protagonist heißt, den er da verkörpert. Ich auch nicht. Aber der sagt an einer Stelle in diesem Trailer, stell dir ja immer neue Orte vor oder so. Wahrscheinlich werden die verfolgt über diese Träume. Und deswegen muss dieses Mädchen, ich glaube, um das geht es, das träumt irgendwas und dann passiert das, was dieses Mädchen träumt. Ich glaube, es geht da um dieses Mädchen, das diese Fähigkeiten hat. Also ich weiß es nicht, ne? Also erzählt mir der Trailer das. Und wenn die verfolgt werden, soll sie natürlich sich immer was Neues vorstellen, damit man sie nicht finden kann. Das ist meine These. Mhm. Okay, also so wie ich das sehe, ja, das ist halt, das ist jetzt nicht speziell das Mädchen, das kann, sondern ich glaube, die werden in so eine Maschine gesteckt und dadurch haben sie halt Zugriff auf den Traum und da sind letztens ein paar Charakterposter auf im Internet erschienen und da hatten sie halt die ganzen Hauptcharaktere, so Leonardo DiCaprio und wie sie alle heißen da. Übrigens ein sehr, sehr geiler Cast, also naja, auf jeden Fall haben die halt immer die Hauptcharaktere gezeigt und da drüber stand immer so ein Name. Zum Beispiel bei Leonardo DiCaprio stand, glaube ich, ja, das fällt mir jetzt gerade nicht ein, keine Ahnung, der in die Träume geht sozusagen, das hatte irgendeinen Titel. Achso, ja, verstehe, was du meinst. Das Mädchen war die Architektin, dann gab es noch den Makler, also sozusagen, ich glaube, irgendwie haben die Träume als Verkaufsmittel oder irgendwie sowas, die machen damit halt irgendwelche größeren Sachen und gehen in die Träume rein und manipulieren die und nutzen die Vorstellungskraft der Menschen für irgendwas Größeres. Ja, es scheint auf jeden Fall wirklich alles sehr, sehr geil zu werden und das ist ja auch von Chris Nolan und also The Dark Knight. Ja, das kennen wir jetzt ja schon langsam. Ja, ja, aber ich habe, die haben wahrscheinlich, ich weiß auch nicht, aber ich habe den Trailer gesehen und ob die auf die Special-Effect-Kiste von 2012 zugegriffen haben. Ich meine, da gab es so eine Szene, da blättert sich die ganze Stadt hoch und alle Häuser, ich weiß nicht, sagen wir mal, die haben da gehen die Häuser. 100 Häuser gemodelt, die sich einmal komplett zusammenfalten und klappen mit der gesamten Straße, mit der Erde, habe ich gesagt, okay, das haben die sich doch, das haben die doch, die haben gesagt vom Special Effects Team von 2012 und gebt euch mal unsere Models her, wir müssen die mal ein bisschen zusammenfalten lassen, aber das war schon heftig, da habe ich echt gedacht, nicht schlecht. Aber die Frage ist, wird es nur so eine Effektkanone oder wird der Film auch inhaltlich sehr gut anzusehen? Also bei Christopher Nolan könnten wir uns alle sehr, sehr sicher sein, dass die Story, danke, die Story, die wird dann wirklich, also die wird es in sich haben, hundertprozentig. Also er hat alle seine Filme, also zum Beispiel Memento, ja, der Prestige. Memento kommt mal mit sehr wenig Effekten aus und ist verdammt geil. Klar. Der ist sogar rein kameratechnisch ja nicht so der. Also ich meine, kommt drauf an, finde ich schon. Ja, sagen wir mal bildtechnisch. Das sieht eher ein bisschen nicht groß Color Correction und trotzdem aber guter Film. Aber ist auch Film. Ein Style. Also ja, diesen kleinen Style ist auch ein Style wieder. Genau, das fand ich echt. Auf jeden Fall ist Chris Nolan einer für die Story und jetzt, wo er natürlich seine große Bekanntheit durch Batman und so weiter hat, hat er jetzt auch das Budget, größere Ideen zu realisieren, aber es wird er niemals auf Kosten der Story machen. Also das wird, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das absolut geil wird. Dafür legst du deinen Fuß ins Wasser. Jo, mach ich. Sehr gut. Schön. Dann freuen wir uns schon mal auf den Film. Wann kommt er raus? Mitte Juli, Ende Juli. Noch ein bisschen hin. Jetzt die Frage der Fragen. Ich bin ja kein Fan davon, aber 3D, nicht 3D? Zum Glück nicht 3D. Zum Glück. Also was ich gut finde, ist, hatten wir auch schon mal, digital. Weil digital, das Bild ist einfach viel schöner, klarer. Fall. Aber dieser 3D-Effekt, ich finde, der ist ja leicht immer unscharf. Und deswegen, ich weiß nicht, immer wenn ich 3D-Filme habe, ich muss das Gefühl, insgesamt ist der unschärfer. Deswegen freue ich mich, dass mal auch wieder ein Film, so ein Film, nicht in 3D gedreht wird. Nolan ist ja der immer mit den IMAX-Kameras dreht. IMAX ist ja das super, super, duper Format. Ich glaube, 70mm. 70mm Film. ich weiß nicht, ob er das jetzt bei Inception wieder gemacht hat, aber er hat es bei The Dark Knight gemacht und kann gut sein, dass er das jetzt wieder gemacht hat und dann noch in einem größeren Umfang. Bei The Dark Knight waren ja nur einige Szenen in IMAX, weiß ich gerade nicht. Werden wir sehen, wir sind sehr gespannt, ich freue mich schon sehr auf den Film. Gut, was haben wir jetzt nächstes auf der Liste? Das müsstest du wissen, Niklas. Scott Pilgrim vs. The World. Auf jeden Fall ein Film, wenn man sich den Trailer anguckt, merkt man eigentlich, dass der Film, der muss einem Comic entsprungen sein. Und das ist halt auch diese Scott Pilgrim Comics, die es da im Internet gibt. Und ich habe mich ein bisschen damit umgeguckt und so. Also auf jeden Fall, wenn man den Trailer sich anguckt, dann sind da, wenn jemand auf eine Klingel drückt, dann steht auch daneben Ding Dong und so einen ganzen Kram. Also sehr, sehr stark bearbeitet das Ganze. Das geht darum, dass halt dieser Scott Pilgrim da ist, der verliebt sich in eine Ramona. Und das Problem daran ist, dass wenn er sich mit ihr, also wenn sie zusammenkommen wollen, dann stehen da leider im Weg, sind da 7 böse Ex-Freunde von dieser Ramona. Und er muss alle Ex-Freunde muss er bekämpfen. Nun ist nur die Sache mit böse, meint Niklas nicht, dass die einfach nur böse sind, sondern die haben auch alle unterschiedliche Skills. Also es sind alles praktisch an Superhelden angelegt. Das sind alles so von Zwillingen zu einer Frau und super Rockerkerl und alles dabei. Und die, so ganz genau weiß ich, ist die Geschichte natürlich noch nicht ganz klar, aber das sieht alles ziemlich nach Effekt und Kampf aus. Und da sind noch sehr viele, also in dem Trailer waren noch ganz viele witzige Momente drin. Ja, also auch so ein bisschen auf Nerd getrimmt. So, ja, um auf jeden Fall. Nerd-Schiene so richtig rein zu. Aber alle können Martial Arts mäßig kämpfen. Ja. Alle haben übelst die Kampfstile und Kampfskills. Also sogar unser Nerd, unser Scott, der sich mit seinem Mädchen da daten möchte. Der hat Skills und die ganzen Freunde von ihr, ich weiß nicht, die können 10 Meter in die Luft springen und irgendwelche Laserschwerter oder Feuerwaffen haben die da mit, die Feuer schießen. Also das ist sehr abgespaced, das Ganze. Wieder so ein schöner, würde sagen, DVD-Abendfilm. Also, ich würde sogar sagen, dass der im Kino ziemlich cool ist. Ich weiß auch nicht, ob der jetzt in 3D kommt oder nicht, aber ich glaube, ganz grob gesagt, wenn man Tekken gespielt hat und Manga auch irgendwie mag und sowas, dann ist man da, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Es geht so ein bisschen in die Richtung, man könnte sich vorstellen, es ist so ein bisschen Kick-Ass, aber bei Kick-Ass haben die Schauspieler, okay, das darf man jetzt nicht spoilern, aber wer Kick-Ass gesehen hat, so in die Richtung geht es, aber mit noch mehr Skills, mehr mit mehr Fähigkeiten. Und alles. Bam. Jetzt, wo wir dabei sind, könnten wir noch mal kurz was zu Kicker sagen. Haben wir ja so ein bisschen übersprungen gehabt, ne? Das stimmt. Wer hat was? Bist du fertig, Niklas? Ja, das war dieser Trailer, den ich zeigen wollte. Und ich freue mich auf jeden Fall. Kommt, ist in den Shownotes verlinkt. Ist auch drin und kommt so gegen August, glaube ich. Ja, wer hat den gesehen? Ich und? Ich bin nur bis zum Trailer gekommen. Und ich habe ihn gesehen. Soundtrack. Ich war im Kino. Ich habe mir den Soundtrack auch teilweise geholt. Ich hatte schon so ein paar Vorstellungen von diesem Film, weil ich ja die Trailer gesehen habe. Aber der Film war viel, viel besser, als ich erwartet habe. Ja gut, also ich habe ja vorher immer, ich lese ja immer so im Internet und so und ich wusste ja halt, dass das schon besser ist, als die Erwartung praktisch vermuten lässt und deswegen, ich war jetzt nicht ganz so begeistert, weil ich ja wusste, was auf mich zukommt, aber es war nichtsdestotrotz echt ein guter Film, den man super gucken kann. Also ich kenne keinen ähnlichen Film. Inhaltlich ist das ja so, dass das nimmt so ein bisschen das Superhelden-Genre auf den Arm, auf die Schippe. Kann man das dann mit Superhero-Movie vergleichen? Oder nee, gar nicht. Mehr Niveau, weniger deutlich, Niveau? Deutlich mehr Niveau. Ja. Okay. Also, es ist ein Superhelden-Film, das kann man schon mal sagen. Ja. Okay. Aber was für Superhelden, das ist das Interessante an dieser Sache. Erstens das, sehr, sehr humorvoll, sehr, sehr gewaltvoll. Ein bisschen verhalten. Gewaltverherrlichend eigentlich. Eigentlich, wenn man sich diesen Film anguckt, sagt man, Gewalt ist eine Lösung. So ist praktisch die Message von diesem Film. Auch dreht sich alles um Selbstgerechtigkeit. Also, weißt du, wenn da böse Typen sind, dann sind das böse Typen, die werden abgeschossen und tschüss, Alter, weg mit denen, ne? Und dazu kommt immer ein Spruch, der hat es nicht anders verdient, so in die Richtung. Also da wird praktisch nicht, da wird keine Reue gezeigt oder so. Die Bösen sind böse und fertig. Sehr krass, auch die Ausdrucksweise von den Darstellern und was die da so sagen. Also man könnte sagen, so ein Kinderfilm, so es geht, aber ich weiß nicht, FSK 16? 16. Und muss auch sein, also ist schon extrem. Also man hätte ihn auch, ich hätte nicht viel gefehlt, damit es FSK 18 wird. Und natürlich Besetzung, Nicolas Cage, also es hat das... My hair is a bird. Das reicht mir schon vollkommen. Also ich meine, er hat wirklich eine der coolsten Rollen, die er seit Jahren mal wieder gespielt hat, seit Lord of War, würde ich fast schon sagen. Ja, und also super gespielt, ist eine super Idee, war schön umgesetzt. Der Hauptdarsteller, der ist auch unbekannt, aber er war gut. Stimmt, also ich kannte den nicht. Ich kannte ihn auch nicht, aber ist gut. Also mal, ich glaube, man wird öfters jetzt mal was von ihm sehen. Ich weiß ja nicht, wie er sich beim Dreh angestellt hat, vielleicht war er auch total die Niete, Keine Ahnung. Im Film kann man gut rüber. Ja, wobei ich halt finde, jetzt bei all dem Lob, der Film war ein bisschen, too much? Ein bisschen zu viel Sachen auf einmal angeschnitten. Also zum Beispiel haben sie da ja, glaube ich, auch noch so eine Liebesgeschichte angeschnitten, die absolut nicht nötig war. Die war da drin, weil die in jedem Superheldenfilm irgendwie drin ist. Also man hat praktisch nicht wirklich mitgefühlt, also ob er sie jetzt kriegt oder nicht. Und wie es am Ende ausgegangen ist, weiß ich natürlich auch nicht. Aber Es war nicht wirklich mitreißend. Also es war jetzt nicht nötig gewesen. Aber es war cool. Meinung. Es war, was ich gut fand, dass sie haben immer so kleine Gimmicks aus anderen Superheldenfilmen gemacht. Es war ja so ein bisschen am meisten ja Spider-Man-lastig angelehnt. Zum Beispiel so die Kulissen waren so auf Spider-Man getrimmt. Beispiel das Haus, wo er drin wohnt, das sieht aus wie das Haus von Peter Parker, wo der drin wohnt. Der Hintergarhof sieht aus wie der. Und dann gibt's dieser Spruch, wo er sagt, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Und dieser Spruch sagt ja auch die Großmutter von Peter Parker irgendwann. Sein Vater, Großvater, glaube ich. Sein Großvater. Okay. Auf jeden Fall kommt so Onkel, auf jeden Fall ist das sehr lustig, dass da so praktisch, man muss sich das angucken, aber diese indirekten, ich weiß nicht, Nico kann es, glaube ich, beschreiben. Nein, also bring deinen Satz zu Ende, ich möchte gerne eine Überleitung, hast mir gerade so ein Stichwort gegeben. Diese indirekten, ich komme auf das Wort nicht, Gimmicks. Ja, die Überleitung wird jetzt echt schwachsinnig, weil du hast es vor einem halben Jahr gesagt. Also, apropos Peter Parker, also, ich habe heute erst gelesen, dass sie jetzt, eine neue Besetzung eventuell für Peter Parker im neuen Spider-Man-Remake haben. Oha. Und zwar, ja, blöd, wenn man den Vornamen nicht weiß, aber er ist ähnlich wie Danny Glover. Er ist mit Nachnamen Glover, aber irgendeinen anderen Vornamen, Daniel Glover oder so. Und, spielt er denn mit? Kennt man ihn? Wir als Europäer jetzt sozusagen nicht, der spielt in irgendeiner amerikanischen Serie mit. Aber das Interessante dabei ist, dass Peter Parker mit ihm als Besetzung zum ersten Mal schwarz wäre. Donald Glover? Was, der ist schwarz? Donald Glover vielleicht, weiß ich nicht. Also irgendein Glover war das. Ein Lover? Glover. Glover. Flubber? Naja, auf jeden Fall. Flubber. Wow. Also, der ist aber grün. Da muss er nicht irren. auf jeden Fall komplett, ohne das jetzt irgendwie blöd zu meinen, aber es wäre natürlich was Neues. Also wenn Peter Parker mit einem Schwarzen besetzt werden würde. Also natürlich spielt in dem Film die Hautfarbe keine Rolle. Ja. Aber es wäre ein anderer Stil. Quasi. Eben. Und sie würden sich sehr, sehr von den ersten drei Filmen abheben. Entfernen, oder? Ja, eigentlich von allem. Von Film und darüber streiten jetzt die Leute sozusagen. Also natürlich, die Hautfarbe spielt ja absolut gar keine Rolle. Ist scheißegal. Also ich meine, das interessiert ja eigentlich keine Sau, ob Spider-Man jetzt schwarz oder weiß ist. Aber nun ja, die einen finden es gut, die anderen nicht so, weil es halt irgendwie nicht comicgetreu ist. Aber so viel zu Peter Parker. Mehr wollte ich nicht sagen. Jo, wo waren wir beim letzten Mal? Ja. Das war. Nächster Punkt. Nächster Punkt. 1945. Es war 1945. Und in dem nächsten Film, den wir jetzt besprechen, der heißt Iron Sky, da fliehen die Nazis, die damals bekämpft wurden, auf den Mond. Und das könnten. Bitte? Und das konnten die damals schon? In dem Film konnten die das damals schon. Und zwar mit Hilfe von diesen Flugscheiben, die aussehen wie UFOs. Und in dem Film, der eigentlich mit einer ziemlich coolen Musik unterlegt ist, mit einem Remix vom älteren Film, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, doch Under the Iron Sky heißt das Lied. Passt wird, ja. Ja, klar. Wird halt gezeigt, wie die Nazis auf den Mond, auf die Rückseite des Mondes gehen und dabei bauen sie eine Mondbasis auf. Ja, hier ist gerade, man merkt es gerade nicht, hier ist gerade ein bisschen Bewegung in unserem Studio. Mach keinen Scheiß, ne? Ja, okay. Wir reden jetzt mal eben kurz ohne Fabi weiter. Auf jeden Fall, bei Iron Sky ist es so, dass halt die Nazis auf die Rückseite des Mondes gehen, da ihre Mondbasis aufbauen, wird alles ganz schön gezeigt. Und 2018 kehren sie auf die Erde zurück. Oh oh. Und man denkt bei dem Film, das gleiche Gefühl hatte ich damals auch bei Konferenz der Tiere. Ja, und den Trailer fand ich. Der Trailer war so geil, der erste. Und das war, glaube ich, Ben Becker, der es, glaube ich, gesprochen hat. Ich fand den Trailer gut. Ich fand den Trailer, den ersten Trailer. Ich fand den irgendwie total billig produziert. Nein. Der erste Trailer sah super aus. Aber auf jeden Fall denkt man bei diesem Film so, das wird so ein richtiger, ganz anderer Film, weil. Da kommt dann dieses Ehrentörtchen und sagt, holt die Handy aus. Ja, genau. Und diese Musik. Und schon weiß man, okay, das wird kein ernster Film werden. Und so ähnlich soll es bei Iron Sky halt auch werden. Das wird auch eine Komödie. Inwieweit das jetzt eine Komödie wird oder so, weiß ich nicht. Wird auch nicht gesagt. Aber hoffentlich ist es nicht schade, so wie bei Konferenz der Tiere. Bei Konferenz der Tiere hatte ich so große Erwartungen, dass es ein richtig ernster Film wird und voll Gut. Und das ist sogar eine deutsche Produktion. Ja, ja, ne? ich weiß. Das ist von den gleichen Machern wie Urmel aus dem Eis. Oh. Ja, da hätte man ja vorher wissen können, ne? Also, oh, überahnen müssen. Also, ja, und Iron Sky, ich hoffe, der wird gut, auch als Komödie. Oh, oh, oh. Ich würde gerade sagen, Achtung, ja. So, Tür geht auf. Er kommt wieder. Irgendwie mit Verspätung. Wir warten. Guten Tag, Herr Junge. Sind Sie wieder im Studio angelangt? Ja, ja, das war Iron Sky. Man muss sich auf jeden Fall diesen Trailer mal auch nur wegen der Musik mal anhören, weil ich finde die Musik echt super, dieser Remix. Geht einfach dazu auf Folge ansehen und dann in den Shownotes könnt ihr dann genau lesen. Alles verlinkt. Release ist wann? 2011. Mehr wird nicht gesagt. 2011? Oha. Und ich glaube, die sind noch nicht mal so weit. Die haben, also ich habe mir diesen Blog da angeguckt, was sie da haben, und die sind noch nicht mal bei den realen Aufnahmen so richtig weit. Ich dachte, es wäre ein Animationsfilm. Nee, die haben auch irgendwie reale Aufnahmen und die waren in Deutschland unterwegs und das... Mhm. Also die haben jetzt nur den Film, den Trailer gedreht. Alles ja, genau. Also der Trailer ist jetzt irgendwie fertig, aber ich jetzt irgendwie ist das Budget schon alle und jetzt müssen... Nein. Also ich hab echt das nicht viel Information daraus kriegen können aus dem ganzen Kram. Also nee. Das wäre so Iron Sky, das ist so das, wo ich ein bisschen auch mein Auge drauf setzen würde. Ja, das nächste auf der Liste sind diese Roboterautos. Ja, die Transformers. Weil es ja nicht um die Roboterautos geht. Es geht ja diesmal nicht darum. Bei Transformers geht es ja sowieso nicht um die Roboterautos. Sondern was geht es denn dann? Um? Shia LaBeouf. Nein. Okay. Ja, die Frau Fox. Allspark? Scheiße. Auch was Größeres? Ja. Ja, was Größeres. Zwei große Argumente. Ja. Okay, klärt mich auf. Megan Fox. Jo. Wurde oder wird? Wurde. Wurde. Also. Das ist sowieso eine ziemlich kranke Sache. Die fangen, also als die News, ich glaube, vor einer Woche rauskam, ja, meinten die schon, dass in 2 Wochen der Dreh losgeht. Und die haben vor 2 Wochen, also jetzt, also vor einer Woche, 2 Wochen vor dem Dreh, haben sie Megan Fox ausgetauscht. Also ihre Rolle wurde neu besetzt durch die... durch das Fotomodel mit dem Namen ich hab sie gleich. Ja. Rosie Huntington. Ja. Whiteley. Die hat noch nie geschauspielert, ist ein Unterwäschemodel und ist einfach da, um gut auszusehen. Ja, aber das ist doch Transformers. Autos, kämpfende Autos, Frauen. Und Shia LaBeouf. Nein. Bist du schwul oder so? Nein, aber ich meine, wie viel gehen da wegen diesem Typen rein? Ja, ich nicht. Nee, keiner. Ich war nicht mal wegen Megan Fox dran, ich finde den Film scheiße, aber ist egal. Auf jeden Fall, okay, dann ehr ich mich halt. Ich kenne viele Shia LaBeouf-Fans. Okay. Deswegen denke ich, dass die Mädchen, die da reingehen, wegen Shia LaBeouf in diesen Film gehen. Dann ist es ja ein super Film, weil da sind ja alle bedient. Ist für alles was bedient, genau. Jetzt gibt es auch neue Sachen drin. Genau, also, wie gesagt. Und die würde jetzt ausgetauscht. Ja. Die hat noch nie geschauspielert, die neue. Und dann, ich meine, was auch, da lastet ja ein ordentlicher Druck auf der, ne? Also, ich meine, du hast noch absolut gar keine Erfahrung und musst jetzt in Transformers mitspielen bei einem Dreh, der jetzt in einer Woche schon losgeht, kannst dich jetzt ein bisschen vorbereiten und musst dann praktisch komplett deine Fähigkeiten, die eigentlich gar nicht vorhanden sind, abrufen und die nicht vorhandenen Fähigkeiten abrufen. Also, naja, okay. Na gut, die kann posen. Eben. Also wahrscheinlich muss sie sowieso nur rumschreien und gut aussehen dabei und das kann sie ja. Aber wie läuft denn das jetzt ab? Ich kann mir nicht wird vorstellen. Jetzt vollkommen wird jetzt einfach so plötzlich kommt, yep, so sagt, ruft sie so an, hallo Schatz! Die machen dann wieder dieses, ja, Webcam-mäßige und dann auf einmal sieht man dann eine andere Schauspielerin oder wird die an und stirbt Megan Fox am Anfang so und Shia LaBeouf kriegt dann 2 Sekunden später eine neue Freundin. Nee, das ist denen absolut egal, ne? Also das kann ich wenn der Schauspieler, also beziehungsweise jetzt in diesem Fall die Schauspielerin, einfach mal Faxen macht, dann wird die ausgetauscht, das ist ganz einfach. Tschüss, das war's. Aber das, also vor allem, weil das ja auch künstlerische Differenzen zwischen ihr und Michael Bay, dem Regisseur, waren. Aber das wird praktisch im Film gar nicht aufgegriffen. Nee. Also sie wird einfach ersetzt. Praktisch die ersetzt. Neue, wie heißt sie denn im Film? Weiß das jemand? Nee. Also die ohne Namen ist jetzt einfach, kriegt ein neues Face. Genau. Ist ja, das ist echt krass. Warte mal, also das passiert aber selten im Film, oder? Ich wollte gerade sagen, also eigentlich passiert das bis jetzt schon das eine oder andere Mal. Das passiert zum Beispiel bei Matrix, wurde ja, genau, das erklärt. Da ist ja die Schauspielerin, die ist Orakel, gestorben. Genau. Und dann wurde erklärt, ja, ich konnte mich in der Matrix nicht mehr halten, ich muss jetzt anders aussehen, damit die mich nicht finden. Aber zum Beispiel bei Harry Potter war es auch, da ist ja der eigentliche Schauspieler, ist doch, glaube ich, gestorben, oder? Ja, genau. Gandalf, aber der, nee, nicht Gandalf. Gandalf ist nicht tot. Dumbledore. Dumbledore, aber jetzt spielt das Gandalf. Ja, also, aber... Auch nicht. Es ist wie, trotzdem anderer, ja. Aber sie sehen aber ja alle ähnlich aus. Genau. Da ist so viel Haare davor. Die kann keiner unterscheiden. Aber bei Megan Fox ist nicht so viel Haar vorne im Gesicht. Wäre auch schlecht, wenn. Vielleicht auch doch. Und deshalb ist sie jetzt nicht mehr dabei. Oha. Der Damenbart. Naja, auf jeden Fall. Das wird, glaube ich, nicht so. Ja, sonst fällt mir aber auch gar nichts ein, wo die mal einfach Schauspieler ausgetauscht haben. Sind ja meistens dann immer halt, ja, müssen ja Mehrteiler dann sein. Ich glaube, bei Gladiator haben sie sogar jemanden nachgemodelt. Ja, da ist der eine ältere Kerl ist da auch beim Dreh gestorben und die haben den mit CGI noch in die restlichen Szenen zusammengeschummelt, wirklich zusammengeschummelt aus Szenen, die schon aufgenommen hatten, ja. Und haben da irgendwie mit Tricks halt das alles noch ganz plausibel zu Ende führen können. Aber da hast du ja übrigens noch Schauspieler in Anführungszeichen Not, ja. Und da hast du ja. Den haben sie dann komplett nachsynchronisiert, oder? Weil das ja. Doch, also der war ja nicht fertig mit seinen Szenen. Also die haben wirklich. Ja, aber die haben ja nicht mehr die Stimme nicht mehr gehabt von ihm. Die Bilder konnten sie ja noch rekonstruieren, aber die Stimme, wie konstruiert man die nach? Muss ja der Neue drüber gesprochen haben. Ja, muss ja. Ja, gut. Oder die haben sogar, oder die haben das genau so rausgeschnitten, dass es. Ich denke, die sind vielleicht auch so auf den Text raufgekommen, weiß ich nicht. Das ist nicht schlecht. Keine Ahnung. Was auch ziemlich heftig ist, ich meine, es gibt wirklich hunderte von gut aussehenden Schauspielerinnen in Hollywood und die besetzen Megan Fox mit einem Fotomodel neu, weißt du? Also die Schauspielerinnen suchen sich alle eine Arbeit und wissen gar nicht, was sie machen sollen und sie besetzen die Rolle einfach mit einem Fotomodel. Weißt du? Also ja, aber das ist die perfekte Voraussetzung für Transformers. Also ja, natürlich, okay. Natürlich, aber es aber ist halt das, das wird nicht erklärt, zum Beispiel bei diesem, der Dr. Pavel irgendwas. Wie Panassus. Da wird ja auch stimmt. Da wird er ja auch ersetzt und einfach dadurch, dass er sagt, okay, er hat verschiedene Gesichter, er sieht unterschiedlich aus, da wird auch erklärt. Aber das wäre der erste Film, der mir einfällt, wo einfach nichts erklärt werden würde. Da kannst du ja auch nichts erklären, wie willst du denn das? Also, okay, ganz ehrlich. Sie kann einfach so sagen, ah, sie fällt eine Klippe hinunter und gut, weg. Wer weiß ja. Vielleicht machen sie es ja. Vielleicht sagt Shia LaBeouf im Film ja, oh ey, die Alte hat mich so genervt und jetzt will ich mir eine neue oder so. Tja. Nun, da müssen wir einfach mal gucken, wie sie genau das jetzt umsetzen. Ob sie das einfach so machen oder irgendwie erklären. Wann können wir uns das Ganze dann ansehen? Also welches Jahr? 2013? Sommer 2011. Jetzt in einem Jahr schon. Das ist übel. Und die fangen jetzt erst an? Fangen jetzt an zu drehen. Aber die müssen doch so viele Special Effects machen. Also ich meine CGI. Das geht richtig unter. Müssen aber die Bewegungsabläufe noch animieren, dann haben sie doch. Ja gut, die Roboter haben sie schon fast fertig, ne? Ja. Aber da gibt es wahrscheinlich auch neue. Und ja, also das ist... Wird richtig unter Zeitdruck, denke ich mal. Was erwarten stehen. Die Leute, einen guten dritten Teil oder eher... Ja, oder gut, dann werden die anderen erst... Ich fand die anderen nicht gut. Also, ich bin ein Transformers-Fan. Ich finde 1, 2 gut, aber es reicht sich, den einmal anzugucken. Ja, genau. So das ist wie auch so ein Film wie 2012, einmal angucken, geil, ein zweites Mal kann man sich Spaß schenken. Witzigerweise hat Shia LaBeouf sich vor kurzem für eine Menge seiner Filme entschuldigt. Er hat angefangen, sich für Transformers 2 zu entschuldigen und hat gesagt wirklich so, ja, Leute, ganz ehrlich, ich weiß, der Film war eigentlich Blödsinn. Also das ist ja wirklich die allgemeine Meinung so, dass die meisten sagen, der erste Teil war noch gut. Ist jetzt nicht meine Meinung, aber sagen ganz viele. Und der zweite hat sogar vielen, die halt den ersten mochten, absolut nicht gefallen. Und da meinte er halt so, ja, der dritte wird besser. Oh, und dann hat er sich sogar noch für Indiana Jones 4 entschuldigt. Ja, das war mal angebracht, ey. Und dann meinte er so, ja, ganz ehrlich, wir haben es echt ultra versaut irgendwie. Ja. Aber keine Ahnung. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Habt ihr den Film gesehen? Indiana Jones 4? Den habe ich im Kino gesehen. Oha, und war er denn so grottig? Ja, also Kristall-Alien-Schädel. Nun ja, also ich bin ja zumindest sowieso kein Indiana Jones Fanatiker sozusagen, deswegen war es mir eigentlich egal. Aber es war wirklich nicht besonders gut. Ich würde dem Film eine 6 von 10 geben oder sowas. Und die anderen davor mindestens. Und 8, hat er sich, 9. Aber hat er sich noch für mehr Filme entschuldigt? Nee, nur die beiden. Und was sagen denn so die Regisseure dazu, wenn Schauspieler sowas machen? Ja, das ist bei Megan Fox war es ja, du spielst nicht mehr mit. Ja, stimmt. Aber Shia LaBeouf ist, denke ich, nochmal eine wichtigere Instanz als Megan Fox. Aber, ja, das habe ich mich auch gefragt, was sie dazu sagen. Also, ich meine, das ist ja eigentlich ziemlich dreist. Sich für einen Film wirklich zu entschuldigen. Keine Ahnung. Tja. Aber so viel dazu. Also wollte ich auch noch mal so anmerken. So, und dann habe ich vorhin ein erschreckendes Bild gesehen. Jetzt kommt nämlich schon das nächste Thema. Ich habe etwas gesehen, was verdammt dünn aussah. Du hast einen halben Euro gesehen. Ich habe einen halben Euro gesehen. Heftig. Oh, erklärt Mann. Mir das Bild bitte. Tja. Erstmal müsstet ihr vielleicht erklären, was für ein Bild ich gesehen habe. 50 Cent? Das war der ja so 50 Cent. Das ist doch so ein Muskelpark. Muskelpaket. Der und jetzt sieht er aus wie Barack Obama. Der Barack Obama hat auch schon noch Muskeln. Ja, Barack Obama ist nicht dünn. Der aber, hat, okay, aber er sieht auf jeden Fall, Barack Obama sieht eher so also, schlank, elegant aus. Und 50 Cent war so ein Muskelprotz. Ja, und jetzt ist er dünner. Der hat sehr sich, viel dünner. Der hungert sich runter. Und will er diese eine nachspielen, die sich so Fox? Make-ups Artist. Das war ja auch noch ein Grund, oder? Weil du zu dünn warst. Ja, ja, unter anderem. Ja, aber 50 Cent, der hungert sich runter für eine Filmrolle. Für ein Drama war das, glaube ich, ne? Genau, für ein Drama. Also, weißt du, dann kann man so als Scherz sagen, so, ja, der 50 Cent, der hungert sich praktisch für einen Oscar runter, weißt du, so. Das ist ja meistens so, also die hängen sich da schön ins Zeug für eine Rolle, um dann ordentlich Chancen da auf einen Academy Award zu haben. Ja, dieser Schockfaktor da drin ist. Er sah richtig eklig aus. Also er sah schon ungesund aus. Absolut, also ich überzeugend aus. Also ich finde, man kann über ihn sagen, was man will. Also ich würde nicht sagen, dass er ein guter Schauspieler ist. Also gehe ich nicht von aus, schätze ich nicht. Aber kann mich auch hören. Auf jeden Fall sehr, sehr bemerkenswert, dass er sich so in eine Rolle reinhängt und sich wirklich, also der sieht ja, war ja krank. Spindeldürr, ja. Ich meine, wer so viel Muskeln hat, ich meine, so Fett abhungern ist ja nochmal eine andere Sache, ja, als Muskeln runterkriegen. Muskeln, die muss da. Ich weiß gar nicht, wie kriegt man denn Muskeln so schnell runter? Die sind ja. Nicht trainieren und. Ja. Ich weiß nicht, was. Ich kenne mich da nicht mit aus. Ich auch nicht. Also Muskelmasse runterzubekommen ist ja echt. Naja, du darfst dich ja gar nicht bewegen. Belasten. Gut, er hat wahrscheinlich keinen Bock von A nach B zu laufen, er wird jetzt überall hin gefahren. Aber hat er wahrscheinlich so oder so gemacht. Christian Bale hat das ja auch gemacht. Der war ja auch muskulös die ganze Zeit und dann kam The Machinist, hat er sich auch richtig krankhaft runtergehungert. Also der sah nochmal eine Ecke schlimmer aus als 50 jetzt und hat sich dann ja auch innerhalb einem halben Jahr wieder für Batman ordentlich was antrainiert. Aber das kann auch echt nicht gesund sein. Das kann nicht gesund sein und das hat er bestimmt nicht auf natürlichem Wege gemacht. Also irgendwie nachgeholfen, was weiß ich, was man da schluckt für. Also, oder vielleicht hat er es ja wirklich geschafft. Aber gesund ist es auf jeden Fall nicht. Nee. Also das Bild setzen wir auf jeden Fall auch nochmal rein. Ja. Ich bin gespannt, was draus wird aus der Rolle. Was das für ein Film auch wird. Ja. Ja. Bleiben wir gleich. Nächste News wurde von Nico reingeschrieben. Quentin Tarantino hat sich zurückgemeldet. Naja, nicht direkt zurückgemeldet, aber im Moment kursieren die Gerüchte, dass der Tarantino eventuell bald einen Dracula-Film machen möchte. Und das Nosferatu. Cool. Also man. Der wäre cool. Man sollte mit sowas aber nicht zu ernst umgehen, sozusagen. Also Tarantino werden viele, viele Projekte nachgesagt und dann sagt man so, ach, der macht jetzt dies und das und letztendlich macht er dann doch 2 Jahre gar nichts und macht dann irgendwann Kill Bill 3 vielleicht. Das hat er übrigens gesagt, will er auf jeden Fall machen, wenn Uma Thurman älter ist, Kill Bill 3. Aber ach, der wartet noch, bis sie alt genug ist, damit sie eine alte Rolle spielen kann. Genau, und dann spielt sie da halt die alte Killerin und wird von der Tochter von irgendeinem, die sie im Kill Bill davor umgebracht hat, gejagt. So um Rache und sowas. Ah, das ist nicht schlecht. Das ist ziemlich cool und deswegen wartet er noch ein bisschen. Aber, naja. Aber was ist, dann darf sie sich ja auch nicht schönheitsoperieren lassen. ja. Mal sehen, ja, hier ist Sylvester Stallone in den neuen Film. Oh Gott. Oder Mickey Rook, der ist auch so ein Spezialist dafür. auf jeden Fall gehört dazu auch eine News und zwar, dass Tarantino eventuell, okay, nicht eventuell, aber es besteht das Gerücht, dass er jetzt in Wien so eine Art Location-Scouting macht, halt für seinen Dracula-Film und in der News ging es halt darum, einfach zu sagen, hey, Quentin Tarantino macht vielleicht bald wieder was. Aber muss man eventuell nicht so viel drauf geben. Kann auch sein, dass das Quatsch ist. Müssen wir gucken, was sich da so ergibt. Aber Vampire sind ja gerade in. Vampire sind in. Vampire sind in. Da kannst du was sagen, was du willst. Ja. Ich bin kein Vampir-Fan. Ich aber auch Vampire nicht. Vampire sind in. Ich finde, man sollte mehr Indianerfilme mal machen. Ich mag auch keine Indianer. Indianerfilme. Ja, so mal so einen richtig coolen Indianerfilm. Also Pocahontas. Oder der Wolf tanzt. Oder Avatar. Oder Schule des Manitou. Free Willy 4. Oh, Nee, ja, die, ja, die haben da, da den kannst du aber ausgesetzt, den Wal, den können sie gar nicht mehr drehen. Aber da spielt ja immer so ein Indianer mit. Oh, du musst den Wal füttern. Ja, ja. Okay. Oh, das ist schon richtig, ist total tragisch. Die haben mit den Wal irgendwie Spendenaktionen gemacht, haben Geld für diesen Wal zusammengesucht. Und der ist sofort gestorben. Der ist sofort gestorben. Ist ehrlich? Ja. Also übel. Das ist echt gemein. Ja. Warum habe ich gelacht? Scheiße. Ich mach das nochmal ein bisschen lauter und wiederhole es dann nur. Schwarze Humor. Ja. Naja. Mal gucken, ne? Nächster Punkt. Ja, vor kurzem lief das Lost-Finale im amerikanischen Free-TV oder Pay-TV, was weiß ich. Es lief auf jeden Fall in Amerika. Die letzte Folge Lost. Die allerletzte Folge Lost nach 6 Staffeln und mehreren Jahren. Und so wie mein Eindruck bis jetzt entstanden ist. Hast du sie gesehen? Ich bin kein Verfolger der Serie. Ach so. Ja. Aber so mein Eindruck ist, dass die Meinungen zum Serienfinale sehr, sehr gespalten sind. Ja, also Ich habe, also was ich da so, als wenn man es ja bei YouTube ein bisschen rumläuft und so, da sieht man, dass auch viele Rätsel und so, die da aufgekommen sind während der Serie, eigentlich gar nicht so richtig gelöst worden sind. Also viele Sachen. Genau. Ich bin auch kein Verfolger der ganzen Sache und ich habe es auch nie richtig verstanden, weil wenn man einmal bei Lost was nicht geguckt hat, dann war man sowieso verloren. Da war man lost. Da war man lost, ja, das ist gut. Ja. Das ist wirklich so und wie gesagt, also ich interessiere mich da auch nicht so für, also vielleicht fange ich das mal an zu gucken, vielleicht aber auch nicht, aber man kann ohne Zweifel sagen, dass das wirklich eine der bedeutendsten Serien so im letzten Jahrzehnt war. Auf jeden Fall. Die hat wirklich absolute Bombenquoten gehabt. Aber hat jemand das von uns gesehen? Also Ich habe auf ProSieben damals angefangen. Die erste Staffel habe ich jede Folge von gesehen. Mhm. Dann habe ich auch noch die Pilotfolge der zweiten Staffel gesehen. Und man sieht, die zweite Staffel ist jetzt dann schon nicht so weit. Nee. Und dann irgendwann wurde es mir ein bisschen zu abgedreht. Ich fand es nicht so gut, dass so viele neue Leute hinzukamen und dass die nicht so viel aufgeklärt haben. Und ich hatte keine Ahnung. Also die erste Staffel wirkte für mich noch so durchgeplant. Und bei der zweiten habe ich das Gefühl gehabt, okay, die hängen jetzt eine Story noch dran. Aber ich hab nicht zu Ende geguckt. Es kann sein, dass die von Anfang an die 6 Staffeln als eine große Story geplant haben, die nachher zum Ende hin mehr aber irgendwann, es wirkte, also was ich denn, ich habe ja zwischendurch immer mal reingeguckt und für mich wirkte das so, als wenn die das immer so was rangeflickt haben, sodass das alles nachher Sinn ergibt. Da kommen ja auch recht, also ich habe mir das alles, die ganze Storyline habe ich mir bei Wikipedia mal durchgelesen und da kommen noch so viele Sachen hinzu. Da gibt es ja noch Zeitreisen und irgendwelche anderen magischen Sachen und das ist so viel, was sie da reingebaut haben. Und das hätten sie auch, glaube ich, auch, das hätten sie vielleicht noch nicht mal mit 2 letzten Folgen hinkriegen können. Was da alles für Fragen aufgeworfen sind und. Naja, die letzte Folge war ja lang. Ja, sie war lang, aber. Sie war ja keine normale Folgenlänge, sozusagen. Aber egal, da ja das sowieso keiner von uns geguckt hat, also ich kenne viele, die es geguckt haben, aber wir haben da jetzt halt nicht so die Ahnung von. Aber falls einer von euch Zuhörern die Folge geguckt hat, kann er uns ja mal gerne seine Meinung sagen. Ja, auf jeden Fall. Interaktiv. Ja, interaktiv. Also mich würde es mal interessieren. Auf jeden Fall. Kommentare gibt's. Ja. Oder eine E-Mail schreiben. Ja. Nächste Sache. Frank Sinatra. Frank Sinatra. Das ist doch Musik, oder nicht? Ja, das ist Musik. Das ist Musik. Let it snow. Was hat der ist das? Ich glaube schon, ja. Weiß ich, kann man googeln. Ich weiß nicht, auf jeden Fall wurde hier auch reingeschrieben, Martin Scorsese. Scorsese. Stimmt, ich habe das S als E geendet. Kein Problem. Okay, war es doch nicht. Biopic, das ist eine Biografie über Frank Sinatra werden. Genau. Robert De Niro. Also, Regie, also ist auch wieder nur ein Gerücht, aber eventuell Regie Martin Scorsese. Regisseur von Departed und Shutter Island und Taxi Driver und so weiter und Robert De Niro als Frank Sinatra und in dem Zusammenhang dann noch Al Pacino als Dean Martin. Hm. Wobei mir der gerade nicht mal einfällt, was wer Dean Martin war. Auch Musik, glaube ich. Ja. Das ist alles Musik. Ja, das ist irgendwie. Vielleicht macht der ja die Little Snow. Die Wahrscheinlichkeit ist gering. Aber ich finde allgemein so Musiker-Biografien auch so von, jetzt ist mir, glaube ich, gerade der Johnny Cash, Und er macht wirklich Janet Snow. Damn it. Zum Beispiel. Ich finde ja so gut. Gibt es auch den Film über Johnny Cash, solche Filme. Mag ich irgendwie gerne. So Lebensgeschichten-Sachen. Finde ich gut, gute Idee, sowas zu machen. Auf jeden Fall. Also Regie und Darsteller wären in dem Fall wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ist aber nur ein Gerücht. Man weiß es nicht. Könnte eins der nächsten Projekte werden von Martin Scorsese. Als nächstes geht's wieder in die 3D-Ecke. Neuer 3D-Film. Ach ja. Und warum? Ich weiß nicht. Die drei Musketiere. Ich habe früher mal gedacht, die heißen Muskeltiere. Die hatten ja auch so riesige... Muskeln. Nein, die hatten so diese großen Puffärmel. Puffärmel. Ja, diese die drei Muskeltiere. Also ich weiß nicht. Muss man sowas verfilmen? Nein. Es wurde doch schon so oft, also ich meine, wir haben es, also wo ich immer dran denken muss, ist der Mann mit der eisernen Maske. Ja, zum Beispiel. Da haben wir die alle auch gesehen. Aber ich finde, wenn ich an die Muskeltiere denke, dann denke ich immer nur so viel Kitsch. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Aber also es könnte ein cooler Actionfilm. Wie das ist so ein Robin Hood-Film. Ja, glaube ich auch. Mhm. Auf jeden Einfach Fall. Immer wieder plattgewalzt, die Story. Also, oder? Ja. Ist klassisch. Ja, ist klassisch. Also jetzt mal eben was zur neuen Verfilmung hier. Regie ist Paul W.S. Anderson, den die meisten von uns als Regisseur eventuell von Resident Evil kennen. Der macht auch jetzt gerade Resident Evil 4, der jetzt bald im 3D-Format ins Kino kommt. Der Trailer sieht apropos nicht so prickelnd aus. Nee, ist auch nicht so mein Geschmack. Genauso wie Resident Evil allgemein die Filme nicht so mein Geschmack sind. Ja, meine auch nicht. Auf jeden Fall wird dieser nette Herr die Regie übernehmen. Und was ich sehr, sehr interessant finde, was ich auch sehr, sehr, gut finde, ist, dass auf der bösen Seite der Darsteller sozusagen, also die bösen Leute spielen, haben wir da wirklich einen ziemlich coolen Schauspieler vertreten, und zwar Christoph Waltz. Ja. Das ist cool, dass der mal endlich wieder, also... Auch in einer schönen internationalen Produktion. Ja. Ich finde, da gehört er hin. Das ist eine super Sache. Dann haben wir auch noch Orlando Bloom als Bösen, wohlgemerkt, als Bösen. Also das normalerweise kommt ja auch selten vor. Elfen sind böse? Oh. Piraten sind böse. Ja, Piraten sind böse. Schmiede sind böse. Schmiede sind böse. Alle sind böse. Alles, was Orlando Bloom ist, ist er eigentlich in diesem Film nicht. Vor allem sind Piraten nicht böse. Okay? Ja. Also. wo waren wir stehen geblieben? Orlando Obwohl, Bloom. Ja, genau. Also Orlando Bloom auf böser Seite. Und Mads Mikkelsen ist, glaube ich, ein Däne oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwie von oben. Also auf der Landkarte. Ja. Norden nennt man das. Ja. also. Weitläufig auch als Norden bezeichnet. Der spielt auch mit auf der bösen Seite. Hat Potenzial für einen schönen Actionfilm, glaube ich. Ja, also kommt auch im blöden 3D-Format. Und Degen in die Kamera halten. Ja, genau. Wow, ich habe das Gefühl, der Degen ersticht mich gleich. Blödsinn, okay. Sowas steht dann bei Bild. Ja. Der Degen, es kam einem vor, als würde der Degen einen erstechen. Oh, ja. Zuschauer kriegt Herzinfarkt im Kino. Oh ja. Er dachte, er würde erstochen werden. Okay. Also, die spielen alle den bösen Part und Christoph Waltz übernimmt den Hauptgegner. Also, der hat wirklich eine richtig schöne Rolle da. Ich hoffe, dass. Macht er richtig gut. So, und die Musketiere sind solche Leute wie Ray Stevenson, den wir aus Punisher Warzone kennen, Luke Evans, Matthew McFadden, der Sheriff aus Robin Hood, und Logan Lerman aus Percy Jackson. Sind jetzt alles nicht so die Namen. Muss sogar ich sagen, dass ich jetzt die alle jetzt gar nicht so kenne. Aber der Film besticht halt durch seinen qualitativen Cast in der gegnerischen Seite. Meiner Meinung nach. Schön gesagt. Danke. Ja, weil wir waren ja eben noch schon bei Piraten und Nico hat wieder neue News über den Fluch der Karibik 4. Ja, ich bin ja. Ich bin ja so ein kleiner Fluch der Karibik Fanboy. Möchtest du die Tod? Genau, genau. James Norrington, okay. Ja, und zwar wissen wir jetzt, bei Fluchtiger Week 4 wird der liebe Gibbs zurückkehren. Alle, die den Film gesehen haben, wissen hoffentlich, wen ich meine. Ich habe gerade vergessen, wie der Charakter aussieht. Gibbs ist der mit dem Bart und der immer so der hier die Geschichte, okay, ich weiß schon. Der glaubt immer an die Piratenflüche, genau, und sowas. Alles klar. Ja. Der wird zurück zum Cast hinzustoßen. Dann hat Produzent Jerry Bruckheimer noch verraten, dass es zwischen Penelope Cruz und Johnny Depp wohl keine Liebesgeschichte geben wird. Was ich eigentlich gut finde. Ja, Piraten brauchen zwar auch Liebe, aber... Aber nicht, Piraten, aber nicht. Wenn aber du nicht. Das gut findest... Piraten haben immer nur flüchtige Liebe, bei denen gibt's nicht Ernstes. Ja, also und unter anderem wird der Film darum gehen, dass Penelope Cruz und Johnny Depp den Jungbrunnen aufsuchen, um Penelope Cruz Vater, den Piraten Blackbeard. Länger am Leben zu lassen können. Gute Idee. Wollen. Genau. Also der Jungbrunnen macht die dann ja halt unsterblich oder sowas und der ist, denke ich mal, krank oder so. Oder ist einfach nur alt. Ja, aber Blackbeard ist ja auch einer der Gegner. Ja. Mal sehen, wie das Ganze so schön verzwickt in seinem Plot verwirklicht wird. Man darf echt gespannt sein. Ja. Weil Und noch ganz schlimm, Fluch der Karibik wird höchstwahrscheinlich in 3D kommen, und zwar nicht in echtem 3D, sondern in der Nachkonvertierung, zum Beispiel Clash of the Titans, was echt Harry ein Reinfall Potter. War, oder Harry Potter, und das ist ja meistens nicht so gut. Nee. Vielleicht geben sie sich ja Mühe, ich denke nicht, aber ich werde ihn ja so oder so nicht in 3D gucken, also mir ist das egal. Oh je. Ja. Ansonsten... Gibt es da noch einen ziemlich... Ich habe mich auch immer noch gefragt, die Filme, die jetzt immer in 3D rausgekommen sind, ja. Gab es jetzt schon einen, der nicht in 3D rausgekommen ist, also der 3D war und dann keine Alternativversion angeboten wurde? Das ist ganz oft so, dass... Also ich The lese Clash of the Titans, also es war ein reiner, Kampf der Titanen, wurde bei uns im Kino nicht in normal, also in 2D angeboten. Wie DVD dann krass. Vermarktet? Gibt es dann auch eine DVD oder eine Blu-ray-Version ohne 3D? Also, klar, dann, natürlich, klar. Du kannst so ganz einfach auf 2D runter konvertieren. Du nimmst einfach nur ein Bild fertig. Ach so, okay. Da wird nichts umgerechnet. Das sind ja zwei separate Bilder und du nimmst einfach nur also praktisch zwei Filme, ein linkes Auge Film und ein rechtes Auge Film und du entscheidest dich dann einfach für eine Seite. Ach so, okay. Oder du zerstörst den Sparschwein und kaufst da einen 3D-Fernseher. Ja. Und so weiter. Das Sparschwein wird implodieren. Ja. Ah. Gut. Als nächstes gibt's einen Trailer mit Tom Cruise, der durch die Gegend fetzt. Tom Cruise, da bin ich auch so ein Fanboy von. und zwar nimmt Tom Cruise da so ein bisschen so sein eigenes Agenten-Genre Mission Impossible. Auf den Arm, auf die Schippe. Ja genau, so Mission Impossible und sowas. Und er spielt dann Agenten und das Ganze ist so eine Action-Komödie mit Cameron Diaz. Mm, ja. Und Cameron Diaz? Ja. Ist das... Passt das zusammen? Auf jeden Fall Komödie passt zu Cameron Diaz. Ja, ja. Und Tom Cruise. Verrückt nach Mary. Ja. Stimmt. Naja, auf jeden Fall. Da kann man eigentlich nicht viel zu sagen, außer guckt euch mal den Trailer an, wenn ihr möchtet. Der ist echt lustig. Genau. Der ist jetzt ja in den Shownotes drin. Und genau. Dann, cool. Also lohnt sich mal einen Blick rein. Vielleicht gefällt es manchen. Also ich persönlich bin sehr, sehr gespannt. Popcorn-Kino würde ich sagen. Popcorn-Kino durch und durch, ja. Ja. Dann hätten wir das mit unseren News und Gerüchten schon durchgemacht. Ab ins Kino ist unsere Kategorie, die wir jetzt noch in Angriff nehmen. Und was können wir empfehlen? Wie letztes Mal haben Fabian und ich über Prince of Persia geredet und über Iron Man 2 hatten wir kurz angeschnitten. Sollte man sowas im Internet, im Kino gucken? Im Internet. Ja. Im Kino, das ist eine sehr piratenlastige Sendung heute. Also. Das war sehr provokant. Nee, also, ihr habt da ja sowieso letztes Mal drüber geredet und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe keinen der beiden Filme sehen können und ich glaube, es wird auch nicht mehr dazu kommen, also außer später auf DVD oder Blu-ray. Hm. Was läuft noch im Kino? Robin Hood läuft im Kino. Robin Hood habe ich auch nicht gesehen. Hatte ich die Chance zu, aber habe ich leider keine Zeit gehabt. Und was ist noch? Nightmare on Elm Street. Wollte ich sehen. Hat sich aber irgendwie auch nicht ergeben. Also der einzige Film, der sich momentan meines Erachtens lohnt, im Kino zu gucken, ist Prince of Persia. Die anderen Filme, da bin ich alle nicht so Fan von. Und die, das lohnt sich auch nicht. Da braucht man nicht, da braucht man keine 6 Meter oder 16 Meter Leinwand. Das reicht auch, wenn man sich das irgendwann mal zu Hause anguckt. Naja, Robin Hood weiß ich oder nicht. Oder im Internet. Nein. Also ich bin kein Robin Hood-Fan. Aber das ist nicht, ich auch nicht, aber das ist ja ein sehr, sehr gewaltiger Film. Also das ist durchaus ein Leinwandfilm. Das geht, das geht ja in Richtung Gladiator und so. Ja, ich bin mir aber nicht ganz so sicher, ob das klar, der Film ist. Für sich ist wahrscheinlich, weiß ich nicht. Aber ist durchaus auch, denke ich, ein wenn Film gemacht Leute, fürs Kino. Wenn sich da Leute für verletzt haben, dann muss man den auf dem Kino gucken. Stimmt. Ja, was haben wir noch? Also ich empfehle Prince of Persia, wie ihr das letztes Mal schon gemacht habt. Okay, das ist eine Aussage. Ein Popcorn-Film. Jo. Braucht man nicht viel Geschichte erwarten. Und privat, für zu Hause, Empfehlung der Woche. Ach ja, die Empfehlung der Woche, da haben wir uns überlegt, da haben wir auch vorhin eben drüber gesprochen, The Departed von Martin Scorsese, über den wir auch schon gesprochen hatten, mit Leonardo DiCaprio, über den wir auch schon gesprochen hatten, und Matt Damon und Jack Nicholson und Martin Sheen und Wahlberg, Mark Wahlberg und Alec Baldwin. Lief auch letztens, glaube ich, auf dem ersten oder auf ZDF. Kann gut sein. Das ist ja auch witzigerweise ein Remake eigentlich von einem japanischen Film aus dem Jahre 2002. Die haben 3 Jahre später einfach ein amerikanisches Remake so gemacht. Oft. Ja. Geschichte ist nicht gerade simpel, aber so im Großen und Ganzen geht es darum, dass so eine Art Verwirrspiel ist. Bei den Cops ist eine Ratte von den Bösen. Und bei den Bösen ist eine Ratte von den Cops. Und die spionieren sich alle so gegenseitig aus und das läuft halt alles auf so einen Höhepunkt zu. Genau. Und super spannend gemacht, super geil gedreht, tolle Dialoge, geniale Schauspieler, geniale Regie. Und man erfährt zum Schluss, wieso ein zweiter Teil fast unmöglich ist. Wer weiß. Ja. Also, wir empfehlen Departed. Ja. Oder wobei, es heißt, glaube ich, The Departed, oder? The Departed, ja. Oder Departed ist eigentlich echt wurscht. Deutscher Untertitel Departed unter Feinden. Ja. Oh. Ja, ja. Diese deutschen Untertitel. Die Filmindustrie gehört geschlagen. Ja, die Deutschen gehören geschlagen. Die Vermarktungsindustrie in dem Fall. Die Verleiher, glaube ich. Das war es auch wieder mit Filmflimmern, würde ich sagen. Das war Filmflimmern, Ausgabe 7. Genau. Heute wieder mit allen. Und unglaublich. Sogar mit einer kleinen Überlänge, würde ich sagen. Genau, ja. Also, wenn ihr diese Folge anhören wollt, müsst ihr den Überlängenzuschlag zahlen. 50 Cent. Alles klar. Ui. Mit Bezug auf die Folge. Ja, genau. Ich klopf auf den Tisch. Gut, alles klar, das war's. Auf Wiedersehen. Tschüss.